Vielen, vielen Dank, Denise. Herzlichen Dank to International Women's Space für die Einladung. Ich und wir sind auch sehr glücklich, hier zu sein. Ich habe Denise im Mai in Köln kennengelernt, wo ich wohne und wo wir ein Tribunal gemacht haben, das Tribunal NSU-Komplex auflösen, wo es darum ging, ausgehend von den rassistischen Morden durch den nationalsozialistischen Untergrund, den Rassismus in Deutschland anzuklagen. Und da gab es eben auch Workshops zum Thema Sexismus und Rassismus. Und Denise und andere Frauen waren da, um ihre Arbeit vorzustellen, um zusammen über die Kämpfe zu sprechen. Und danach haben wir dann angefangen, darüber zu sprechen, dass sie gerne eine Konferenz hier machen möchten. Und ich habe mich total gefreut, dass sie mich und uns gefragt hat, ob wir da mitmachen möchten. Und so sind wir also heute hier, um im ersten Panel über das Thema Gastarbeit, Vertragsarbeit zu sprechen, um auch aus der historischen Situation zu lernen, weil alles, was wir heute erleben, die starke Regulierung von Migration, der Rassismus, der leider eine lange Geschichte hat in Deutschland, aber auch die Kämpfe darin, die subjektiven Praktiken von uns, von vielen, vielen Frauen und eben auch Männern natürlich, da ein bisschen in die Geschichte zu gucken und zu gucken, wie war das eigentlich in den 50er, 60er, 70er Jahren, als die sogenannten GastarbeiterInnen und GastarbeiterInnen, die Frauen, nach Deutschland in die Bundesrepublik gekommen sind und die VertragsarbeiterInnen in die DDR. Und insofern soll es in diesem ersten Panel darum gehen, ein bisschen zu rekonstruieren, wie das genau lief. Das war eine sehr regulierte Migration, aber auch da gab es natürlich viele Frauen, die auch auf ganz anderem Wege gekommen sind, nicht über die sogenannten Anwerbeabkommen, die es damals gab, oder die Verträge der ehemaligen DDR mit unterschiedlichen Ländern. Und ich freue mich sehr über die beiden Gästinnen, die heute hier sind, zu meiner Rechten, Maifoon Kollat, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und daneben, Figen Izgen, freue ich mich auch sehr, dass du da bist, herzlich willkommen. Beide Frauen leben in Berlin, sind eine Generation in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre geboren, und Maifoon kam damals als Vertragsarbeiterin in die ehemalige DDR. Du kamst als junge Frau, als junges Mädchen nach Berlin, und wir werden jetzt gemeinsam über eure Geschichten sprechen. Und bevor ich ein bisschen was zur Anwerbepolitik, zur Geschichte der Gastarbeit und der Vertragsarbeit sagen werde, stelle ich euch natürlich vor. Maifoon, in Vietnam geboren, kam als knapp 18-Jährige, du warst 17 Jahre alt, hattest gerade die Schule fertig gemacht, kamst du nach Rostock und hast zunächst als gelernte Köchin gearbeitet, obwohl das nicht dein Berufswunsch war. Du wolltest eigentlich Finanzbuchhalterin werden, das hattest du angegeben als Berufswunsch. Und das ist schon die erste Geschichte, über die wir gleich sprechen werden. Mit welchen Erwartungen kommt man eigentlich, und was passiert dann, wenn man hier ankommt? Aber du hast es geschafft, dann deine Wünsche zu realisieren. Hast dann später auf dem zweiten Bildungsweg studiert, bist heute Diplompädagogin und engagierst dich seit vielen, vielen Jahren beruflich und ehrenamtlich in der Migrationspolitik und bist interkulturelle Trainerin. Und das Verrückte ist, dass heute in deinen Kursen Menschen sitzen, die du auch als Rassisten kennengelernt hast, Polizisten zum Beispiel, die bei den Anschlägen zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen auch weggeguckt haben. Und diese Leute sind heute gezwungen, in deine Diversity-Kurse zu kommen. Maifoon ist nicht nur interkulturelle Trainerin, sie hat angefangen, auch mit ihrer Geschichte künstlerisch zu arbeiten und spielt am Gorki in dem Stück Atlas des Kommunismus. Dafür können wir auch ein bisschen Werbung machen. Die nächsten Vorstellungen sind am 18. und 19. November im Gorki-Theater. Und da geht es eben auch darum, deine Geschichte zu erzählen, wie du hierher gekommen bist und was du hier alles erlebt hast. Figen Izgen, auch in den 60er Jahren geboren, in Kars im Osten der Türkei, kam 1979 mit 14 Jahren direkt nach Berlin. Dein Vater war schon hier gewesen, er kam 1969 als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland, ging dann wieder zurück. Du hast verschiedene Schulsysteme durchlaufen, warst eine Zeit lang in Istanbul, dann wieder in Deutschland und zurück. Mit 14 bist du dann hier geblieben, hast die Oberschule dann besucht und hast später auch auf dem zweiten Bildungsweg studiert, bist ebenfalls Diplompädagogin. Das finde ich ganz spannend, dass ihr beide den pädagogischen Weg eingeschlagen habt und heute euer Wissen, eure Erfahrung, eure kostbare Erfahrung weitergebt an andere. Wie ihr diesen Weg geschafft habt, eure Träume zu realisieren. Und du arbeitest heute mit erwerbslosen Menschen als Sozialpädagogin und unterstützt sie eben in ihrem Werdegang, auf ihrem Bildungsweg. Du sagst, als Frau, als Mutter und als Migrantin finde ich es wichtig, sich im Kampf gegen Rassismus und gegen soziale Unterdrückung und gegen Verdrängung zu engagieren. Und auch du bist seit vielen Jahren politisch engagiert. Unter anderem warst du viele Jahre bei Siemens Ersatzbetriebsrätin, Vertrauensfrau etc. und später dann auch parteipolitisch in der Linken engagiert. Wir haben gestern ein Vorgespräch geführt und es war ganz toll, weil beide und wir drei uns gleich ganz viel zu sagen hatten und eigentlich wollten wir so eine Stunde, zwei Stunden zusammen sein. Es wurden vier und wir dachten dann, wir müssten eigentlich heute den ganzen Tag miteinander sprechen. Insofern wird das jetzt ein kleiner Ausschnitt, um zu zeigen, wie schafft man es eigentlich trotz dieser rigiden Politiken und auch der ganzen kriminalistischen Perspektive, die es auf Migrantinnen, auf Migration gibt, trotzdem seinen Weg zu gehen, für seine Rechte zu kämpfen und ein besseres Leben hier in Deutschland zu führen. Und ich würde jetzt gerne ein kleines bisschen zur Migrationsgeschichte erzählen und bitte um die erste Dia-Show. Das wird ein ganz kleiner Abriss, nur um zu sagen, wie war das eigentlich hier in den 60er Jahren? Es gab, wie gesagt, in der Bundesrepublik sogenannte Anwerbeabkommen. Das zum Beispiel ist ein Foto meiner Familie. Meine Eltern kamen in den 60er Jahren als GastarbeiterInnen aus Sizilien nach Deutschland, wo sie 2-3 Jahre bleiben wollten. Sie sind immer noch hier, auch sie sind am Ende hier geblieben. Es gab nämlich 1955 das sogenannte Anwerbeabkommen zwischen Italien und Deutschland. Und das klassische Bild ist immer, dass der männliche Migrant, ihr kennt vielleicht alle diese Bilder, der Mann mit dem Koffer nach Deutschland kommt. Aber so war das gar nicht. Es kamen sehr, sehr, sehr viele Frauen als Gastarbeiterinnen nach Deutschland. Etwas weniger aus Italien, die kamen oft im Familienzusammenschluss, aber zum Beispiel die griechischen Frauen, die spanischen Frauen und vor allen Dingen später auch die türkischen Frauen kamen oftmals auch alleine und wurden zu den Ernährerinnen ihrer Familie. In den Anfängen war es auch so, dass die Anwerbung ein bisschen schleppend war mit Italien und deswegen hat man sich dann auch entschieden, sogenannte Abkommen zu schließen mit Spanien, Griechenland, Portugal, der Türkei, Ex-Jugoslawien, was natürlich was sehr, sehr Besonderes war, aber das war dann im Zuge der Ostpolitik und der Integration auch eine Strategie, genauso wie das Abkommen mit der Türkei, weil die Türkei war schon in der NATO und insofern gab es da politische Interessen im Zuge, im Rahmen des Kalten Krieges auch mit diesen Ländern Abkommen abzuschließen. Und wie ihr seht, hier zum Beispiel der Ford-Streik, war es eben so, dass die Anwerbung von Anfang an reguliert war auf einen bestimmten Zeitraum. Die Leute sollten kommen, ein paar Jahre hier bleiben und dann am besten auch wieder gehen. Es gibt ein Gedicht, was ich mal gelesen habe, was ich sehr schön fand, wo eine türkische Frau sagt, am liebsten hätten sie gewollt, dass wir abends wieder nach Hause gehen. Morgens schön in die Fabrik und dann bitte unsichtbar bleiben. Kein Privatleben, keine Freizeit, aber Pustekuchen. Das, ja, bitte? Wie heißt das Gedicht? Das muss ich nachschauen. Tut mir leid, ich habe es gar nicht mitgebracht, aber ich habe es irgendwo in meinen Unterlagen. Es ist in dem Buch fremde Heimat, neue Heimat von dem Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Das war eine Ausstellung, kann ich aber später gerne raussuchen. Und so war das auch, dass es eine bewusste Strategie gab, die Leute quasi unsichtbar zu halten, aber wie wir gerade gesehen haben, zum Beispiel bei dem Ford-Streik, Migrantinnen haben sich relativ bald, trotz auch des Anwerbestoppes, den es dann 1973 gab, wo man gesagt hat, okay, Schluss jetzt mit Gastarbeit, Ölkrise, aber auch natürlich aus rassistischen Gründen, es gab eine schon da große Xenophobie, wollte man das Abkommen dann beschließen. Interessanterweise, genau in dem Jahr 1973 gibt es aber ganz, ganz viele Streiks. Es gibt alleine im Jahr 1973 über 200 Streiks und ein sehr prominenter Streik, der von Frauen angeführt wurde, ist der Streik bei Pierburg. Das ist eine Firma in Nordrhein-Westfalen. In Neuss, ist das okay mit der Geschwindigkeit, liebe Übersetzerinnen? Langsamer, langsamer. Okay. Gab es einen Streik, wo die Frauen dafür gekämpft haben, die sogenannte Leichtlohngruppe abzuschaffen, weil auch das ist eine typische Geschichte. Die Frauen wurden natürlich im Niedriglohnsektor eingesetzt. Also auch die männlichen Gastarbeiter bekamen zum Teil weniger als ihre Kollegen, weil sie oftmals auch unter ihrer Qualifizierung eingesetzt wurden. Aber die Frauen waren entsprechend dann noch in einer niedrigeren Lohngruppe eingestellt und dagegen haben sie sich gewehrt. Sie haben gestreikt und beim Pierburg-Streik ist es wirklich gelungen, mehrere Wochen, einmal im Frühjahr, dann nochmal im August, eine ganze Woche, die männlichen Kollegen zu mobilisieren, die anderen Frauen, die deutschen Frauen zu mobilisieren und die Leichtlohngruppe 2 abzuschaffen. Wir werden gleich einen kleinen Ausschnitt darin sehen, daraus sehen. Sollen wir den jetzt? Ja, dann gucken wir den jetzt. Es gibt einen Film, der ist entstanden während der Streiks. Und zwar haben sich ganz viele Leute solidarisch auf dem Gelände befunden und mit den Migrantinnen gekämpft. Und insofern ist das jetzt nicht ein Film von nur zwei Autoren, die dafür firmieren, das ist David Wittenberg und Edith Marcello, sondern viele andere haben mitgefilmt. Der ist 49 Minuten lang und wir zeigen jetzt circa 1,5 Minuten. Das Licht, kann man hier das Licht ausmachen hier oben? Oder nur ein? Achso. Ein bisschen Sound. Mehr Geld, mehr Geld. Das war's schon. Der ist 49 Minuten lang. Und es gibt im Netz aber einen längeren Ausschnitt, also wer sich dafür interessiert, kann das suchen. Der Film heißt Ihr Kampf ist unser Kampf über den Pierburg-Streik. Ja, in den 70ern, wie gesagt, Anwerbestopp, aber die Wohnbevölkerung steigt, die Menschen bleiben und dann erfindet die Bundesrepublik eine neue Maßnahme und 1983 gibt es dann das Rückkehrhilfegesetz. Das heißt, man gibt den Migranten Geld, damit sie bitte schön nach Hause gehen. Aber auch das passiert nicht. Also einige und viele gehen natürlich zurück, andere bleiben hier, machen sich selbstständig, gründen ihre eigenen Läden. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, zum Beispiel auf den NSU-Komplex, dann sind das genau die Menschen, die dann letztendlich angegriffen worden sind, die sich hier ein Leben aufgebaut hatten, die eigene Geschäfte gegründet haben und trotzdem, obwohl sie rassistische Anschläge erlebt haben, obwohl in den 90er Jahren es sehr viele Anschläge gibt, sei es im Osten als auch im Westen, in Rostock-Lichtenhagen, in Hoyerswerda, in Mölln und so weiter, bleiben die Menschen hier und kämpfen. Und ich glaube, dass wir davon sehr viel lernen können, was es heißt, sich trotzdem hinzustellen, solidarisch zu sein und gegen den Rassismus und den Sexismus in Deutschland zu kämpfen. In der DDR ist das ähnlich und doch auch ganz anders. Auch da werden ab den 70er Jahren Verträge abgeschlossen mit den sogenannten sozialistischen Bruderländern, Schwesterländern. Das sind Angola, Mosambik, Kuba, vorher gab es Abkommen mit Ungarn, Polen, Algerien. Und da ist es noch regulierter. Zum Beispiel dürfen Ehepaare, Männer und Frauen, nicht im gleichen Wohnheim wohnen. Frauen dürfen nicht schwanger werden. Das war in der BRD auch so, dass Schwangerschaftstests durchgeführt wurden. Aber die Sanktionen waren in der DDR größer. Die Frauen wurden abgeschoben. Es gab Zwangsabtreibungen und so weiter. Und auch die Paare durften nicht zusammen wohnen, weil sie waren ja zum Arbeiten hier. Das heißt, sie sollten sich auch bitte nicht vermehren. Und 89 mit dem Mauerfall dramatisiert sich das natürlich, weil die Verträge dann von heute auf morgen gecancelt werden, also gekündigt werden und die Leute abgeschoben werden sollen. Und insofern finde ich das auch ein ganz wichtiges Beispiel zu sagen, trotzdem sind die Menschen hier geblieben, haben ihr Leben gemacht, du auch, und wir werden gleich davon hören, wie diese Geschichte verlaufen ist. Einige sind dann in den Westen geflüchtet, also eine doppelte und dreifache Marginalisierung, weil natürlich die Bruderliebe auf einmal vorbei war. Und auch da gibt es viele Beispiele der Bleiberechtskämpfe und auch der Solidarisierung von ehemaligen Arbeitsmigranten, Migrantinnen im Westen und im Osten. Ich glaube, das ist auch etwas, wovon wir viel lernen können. Und ich würde gerne mit deiner Geschichte anfangen, weil wir gerade beim Peerbook-Streik waren 1973. Du bist dann 79. Ja, ja. Perdono, sì. Okay, ich will so viel auf einmal sagen. 1979 bist du gekommen, dein Vater war schon hier. Wie ist deine Geschichte? Die Konferenz heißt, als ich nach Deutschland kam. Was hast du vorgefunden und wie habt ihr das in der Familie entschieden, hierher zu kommen? Was wusstest du zum Beispiel von Deutschland?